WDR 5. Neugier genügt. Die Eingangstür klemmt, ich muss mich dagegen stemmen. Doch als ich eintrete, umgibt mich sofort ein feiner Geruch. Es ist ein Gemisch aus brennendem Kaminholz, Staub, Leder und altem Papier. Ein Duft der Vergänglichkeit durchzieht den hohen rechteckigen Raum. Ganz leise höre ich von irgendwoher klassische Musik. Bis unter die Decke reichen die Regale im Antiquariat von Rainer Heke im niederländischen Brede fort. Ein antiker Lüster taucht den Raum in warmes Licht. Stehlampen, Zufallsfunde von Flohmärkten spenden Leselicht. Denn überall vor den randvollen Regalen wachsen Bücherstapel, manche Knie, andere hüfthoch. Mein Blick fällt auf ein Brett weit oben. Was darauf steht, fristet auch bei mir zu Hause ein Schattendasein. Die Brockhaus-Enzyklopädie in 24 Bänden. Ihr Preis 250 Euro. Ich frage den Hausherrn, wie lange er ihr schon Asyl gewährt. Jahre. Und dem Händler kommen langsam die Tränen, dass solche schönen großen Werke hier stehen und keine Käufer mehr finden. Und das zu einem Preis, der früher ein Band gekostet hat und jetzt die ganze Serie. Und es gibt keine Käufer im Moment für Lexikereien. Was ich auch schon festgestellt habe. Google und Wikipedia sind einfach schneller, bequemer und irgendwie zeitgemäßer. Ja, das mag für aktuelle Dinge der Fall sein, aber grundlegende Dinge, geschichtliche oder technische, das handwerkliche, sind im Lexikon viel interessanter aufgearbeitet, ja, mit schönen Abbildungen, mit Zeichnungen. Ein älterer Herr mit Hut und Schnauzbart, ein Freund oder Nachbar oder beides, tritt hinter einem Bücherstapel hervor und sieht das ganz ähnlich. Aber wenn ich das mal richtig studieren möchte, ja, dann ist natürlich so ein Lexikon oder ein Buch, wo Zeichnungen in sitzen, speziell, und dann ist das besser. Ja. Ja, da muss man auf dem Brett warten lassen, wenn es nicht so viel Platz nimmt, nicht? Denn sonst verkaufst du nichts mehr. Als sich der Herr mit Hut verabschiedet, gehen wir ins hintere Zimmer. Einen dunklen, schmalen Schlauch, in dem ein Kaminofen vor sich hinbollert. Davor zwei ungleiche Stühle und der Rest eines Marmortisches mit einer fast genau in der Mitte abgebrochenen Tischplatte. Immerhin reicht der Platz noch für zwei Kaffeebecher und eine Kerze. Vor 30 Jahren habe ich mein erstes Antiquariat begonnen in Bocholt und habe das dort gemacht, etwa 20 Jahre, und parallel irgendwann Bredefort 1993 dazu und jetzt nur noch hier. Rainer Heke ist 62 und stammt aus dem westfälischen Ems-Städtchen Greven. Erst lebte er in Münster, dann in Den Haag, dann in der Grenzstadt Bocholt und nun seit über 20 Jahren eben in Bredefort, einem 1200-Seelendörfchen direkt hinter Winterswijk, nah an der deutschen Grenze. Er ist ein schlanker, mittelgroßer Mann mit braunen Augen und nur leicht angegrauten Schläfen. Und er strahlt Ruhe und Freundlichkeit aus. Irgendwann sei er auch mal Sozialarbeiter gewesen, sagt er später beiläufig. Aber seine große Leidenschaft sind und bleiben Bücher. Und deshalb war er auch seit der ersten Stunde dabei, als Bredefort 1993 Bukenstadt wurde. Eine Viertelstunde vor der ersten Stunde. Weil das war ein deutsch-niederländisches Projekt und es wurden über 80 Händler angeschrieben und eingeladen, die Idee, hier in der Bücherstadt ein Antiquariat zu eröffnen. Da gab es ja noch kein Internet und kein Mail. Dann in der Anfangsphase um die 30 Händler haben sich hier niedergelassen. Aus Amsterdam, aus Rotterdam, aus Utrecht, Arnhem, aus Berlin, aus Essen, Köln, Münster. Da war ein richtiger Run hier. Vorbild für das niederländische Bilderbuchdörfchen war das walisische Hay on Wye, ein Ort gekennzeichnet von Landflucht und leerstehenden, aber denkmalgeschützten Häusern. Irgendwann wurden sie nach und nach von Antiquaren entdeckt, die dem sterbenden Fleckchen neues Leben einhauchten. Das war 1961. Seitdem gilt Hay on Wye als erste Bücherstadt weltweit und wurde international Vorbild für viele Gemeinden mit ähnlichen Problemen. Auch Rainer Heke fuhr mit Kollegen dorthin, war begeistert und hatte zunächst ganz andere Pläne. Das war dann gerade so 89, 90, die Wende, und dann dachten wir, ach, wir gucken mal im Osten, ob da nicht kleine Dörfer, Städte sind, wo man sowas realisieren kann. Quedlinburg, Blankenburg, Halberstädt und solche Orte. Aber stellten fest, dass die Städte, die Gemeinden, die hatten überhaupt gar keinen Sinn auf sowas wie Buch, Vision, Utopie. Die wollten Baumärkte, Banken, Autohäuser, aber keine Bücherstadt. Zwei Jahre später klingelt bei ihm in Bocholt das Telefon. Er wird gefragt, ob er mitmachen wolle beim Aufbau der ersten grenzüberschreitenden Bücherstadt Europas. Ja, es war eigentlich so eine richtige Boomtown, so eine Goldgräberstimmung. Also wir haben hier internationale Büchermärkte im Jahr organisiert. Da kamen tausende Besucher und Marktstände und Händler aus ganz Westeuropa, teilweise bis an die 200 Händler kamen dann. So eine kleine Leipziger Buchmesse, wie sie in den Anfängen dort stattgefunden hat, auch draußen in Marktbuden. Das kleine Grenzdorf erwachte aus seinem morbiden Dornröschenschlaf. Und die Händler träumten von so etwas wie einer lokalen Vernetzung. Kein Gegen, sondern ein Miteinander, das alle stärkt. Musik, Literatur, Technik, Kunst, Antike, Theologie, das ganze Wissen der Welt oder mindestens ein Querschnitt, angeboten auf nicht einmal einem Quadratkilometer. In Regalen, Schaufenstern, auf Fußböden, in niedrigen, schmucken Häuschen, eine Puppenstuben-Idylle. Es kam dann in den Ende der 90er Jahre etwas, mit dem niemand gerechnet hat in der Buchbranche. Das Internet hat dann die Rolle dieser lokalen Vernetzung der Bücherstadt im globalen Stil übernommen. Und damit schien die lokale Komponente überflüssig zu sein und veraltet. Wie zur Bestätigung knackt der alte Kaminofen besonders laut. Wir waren einfach irritiert, was kommt da auf uns zu? Und dann hat es uns nach und nach überrollt. Wir sind zwar mit aufgesprungen, haben auch versucht, über Internet Bücher zu verkaufen, aber haben dann auch gesehen, dass hier immer weniger Kunden kamen, um hier nach Büchern zu suchen. Und da war dann nach und nach die Frage, ja, wie geht's weiter mit der Bücherstadt? Mittlerweile sind von den 30 Händlern 10 oder 12 übrig geblieben, darunter einige, die sogenannte geschlossene Antiquariate betreiben und ihre Waren nur noch über das World Wide Web anbieten. Läden gibt es nur noch ganze 6. Als Antiquar hat man gelernt, mit wenig Mitteln zu überleben und sich irgendwie dem Markt anzupassen. Und in diesem Fall hat sich gezeigt, dass die Büchermärkte plötzlich wieder florierten. In Münster, Billerbeck, Rasfeld, Rees, Bocholt. Etwa mit der Blüte des Internets kam das parallel. Vermutlich, die Leute wollten wieder raus, wollten wieder Austausch haben, wollten stöbern, Bücher entdecken, die sie gar nicht gesucht haben. Zwei oder drei Gassen hinter Hekes Laden liegt der kleine Marktplatz von Bredefort. Es nieselt, der Himmel ist grau. Die Buchhändler packen vorzeitig ihre Kisten zusammen. Es ist noch nicht Sommer oder Lente, Frühling. Dann kommen schon viel mehr Leute hier. Dann gibt es auch mehr Touristen. Dann fängt das Saison eigentlich an. Jetzt ist es ruhig. Mein Stand ist drüben, es ist deutsche Literatur und deutsche Bücher hauptsächlich. Wie Sie hören können, bin ich Deutscher und ich wohne wohl hier. Wir können eben rübergehen, ich zeige es Ihnen. Helmut Huns Steinbeck wohnt auf der deutschen Seite im Grenzstädtchen Aalten. Auch er ist Antiquar mit Leib und Seele. Das ist eine kleine Auswahl von deutscher Literatur. Emil Ludwig, Zugmeier, Rosendorf, Löw, Ludwig Marcuse, Kafka. Was kostet zum Beispiel die dreibändige Kafka-Ausgabe? Da gibt es eine relativ einfache Regel. Wenn hier drin steht, herausgegeben von Max Brod, im Fischer Verlag erschienen, dann ist es ungefähr 10 Euro pro Band. Wenn Sie das gleiche Buch haben und haben dann hier erschienen, im Schocken Verlag New York, dann ist das gleiche Buch 35 bis 40 Euro wert. Und wenn Sie dann die Ausgabe haben, in der steht Schocken Verlag 1935 in Berlin, dann ist es 150 und mehr wert pro Buch. Und es ist das gleiche Buch, fast der gleiche Einband und es sind ein paar Wörtchen, die anders sind. Und das ist dann für den Sammler. Sammler gucken und sehen, Moment, gucken nur hier rein, Schocken New York, und legen es wieder weg. Wenn da jetzt steht Schocken Berlin, das habe ich zu Hause, das verkaufe ich. Mir fällt ein schmales Bändchen auf. Nicht wegen des Autors oder des Verlags, mir geht es um etwas ganz anderes. Dublin, die jüdische Erneuerung, im Querido Verlag 33 erschienen. Es ist relativ selten, das fahren Sie. Es ist voll überall unterstrichen. Ich habe jetzt hier 15 Euro reingeschrieben, einfach weil es so selten ist. Wenn es in gutem Zustand wäre, wäre es ein 100 bis 150 Euro Buch. Jetzt oute ich mich, denn ich lese immer, wirklich immer mit Bleistift. Das geht eigentlich gar nicht, oder? Eigentlich nicht. Aber dann sind Sie noch im Grunde buchbewusst, weil einen Bleistift kann man ja wieder wegradieren. Es gibt Leute, die lesen mit Kugelschreiber und dann wird es noch schwieriger. Also dürfte ich weiter mit Bleistift arbeiten? Sie sollen Freude am Lesen haben und der Rest ist dann erstmal zweitrangig, finde ich. Ich bin beruhigt, danke für den Freispruch und rolle mich zurück an Rainer Hekes bollernden Kaminofen. Ist er, wie sein Kollege vom Markt, eher ein Sammler oder doch mehr der Kaufmann? Das ist der ständige Zweikampf, den man hier jeden Tag ausfechten muss mit sich selber. Mal hat man gute Umsätze, dann siegt der Sammler, dann denke ich mir, das Buch lege ich an die Seite und behalte es. Aber machen Sie mal so einen Winter in Bredefort, mehrere Wochen Regen, keine Besucher kommen, und dann kommt einer endlich mal und der hat Interesse an diesem schönen alten Buch. Dann siegt der Kaufmann oder die Not. Zwischen Ende Oktober und Ende März herrscht saure Gurkenzeit, jedes Jahr aufs Neue, das gibt der Antiquar offen zu. Was ihm dann hilft, sind die Weihnachtsmärkte, etwa im Bocholter Textilmuseum. Das ist richtig schön, so ein Ambiente einer alten Textilfabrik in dem historischen Comptoir passend mit Büchern zu sitzen. Das rettet einen dann schon wieder für ein, zwei Monate. Also im Winter ist es immer hart an der Grenze, dass wir uns schon hier mit Witzen über Wasser halten, dass wir eine Ahmensuppe kochen für die Kollegen. Aber irgendwie hat bisher noch jeder überlebt. Von Existenzängsten scheint er nur mäßig geplagt zu sein. Ein Idealist, der sich von nichts und niemandem beirren lässt und noch dazu mit einer gehörigen Portion Humor gesegnet ist. Heke erinnert sich lachend, wie sich damals noch in Bocholt immer wieder Leute in sein Antiquariat verirrten, weil sie dort alte Möbel vermuteten. Seitdem nennt er sich lieber Bukinist, was auch viel moderner klinge und nicht so angestaubt, so antiquiert eben. Und sein Geschäft hat er liebevoll Büchermammut getauft. Das Mammut, das hat keine Sorgen, denn es ist schon ausgestorben. So lautete ein Kinderreim, den mein Sohn als Kleinkind mal von sich gegeben hat. Und das Mammut ist ausgestorben, aber es steht am Anfang der Kulturentwicklung. Und manchmal findet man in den Eisen noch einen Mammutzahn oder einen Mammutknochen. So wie der Büchersammler einen schönen Fund macht. Wie viele Bücher er hat, weiß er nicht genau. Etliche zigtausend mögen es wohl sein, aber wo in seinem Laden seine wertvollsten Schätze stehen, das weiß er ganz genau. Kürzlich hatte ich noch ein altes Buch des römischen Satirikers Juvenal in der Hand. Ganz frühe deutsche Ausgabe, so um 1550 gedruckt, noch in Pergamenteinband, Folioformat, und beim Durchblättern des Buches sah man überall mit einem feinen Messer kleine Kapitel rausgeschnitten. Das heißt, da muss wohl ein Zensor am Werke gewesen sein. Und es kam aus einer Klosterbibliothek. Vielleicht war es ja der Abt. Aus Angst, dass seine Mönche durch die römische Satire verdorben werden könnten. Wer weiß. Auch eine Kosmographia von 1550 begleitet und fasziniert Heke immer wieder aufs Neue. Verfasst vom Basler Humanisten und Geographen Sebastian Münster. Die erste grundlegende Beschreibung der damals bekannten Welt. Und ganz bizarr, die Region, die man noch nicht kannte, da wurden dann einfach irgendwelche Fabelgeschichten und Fabelwesen abgebildet, irgendwo in Afrika oder Südamerika. Und man erfand. Man hatte ja nicht die Möglichkeit, wie heute via Internet Kollegen anzufragen, schickt mir mal eben was aus Patagonien oder aus Alaska. Und die geografische Forschung war da auch noch nicht so ausgeprägt. Solche Schätze ersteigert er oder erfindet sie bei Bibliotheksauflösungen. Was ihm von Privatleuten angeboten werde, sei dagegen Dutzendware. Lesering-Angebote aus den 1970er, 1980er Jahren. Ganze Autoladungen davon wollen überforderte Erben dann bei ihm loswerden. Aber hin und wieder würden auch Paare mittleren Alters bei ihm auftauchen. Sie hätten da einen alten englischen Teak-Buchschrank und suchen dann so 2-3 Meter schönen Lederbuchrücken. Inhalt ist egal, Sprache auch. Inzwischen amüsiert mich das. Und ich denke, warum nicht? Man ist nicht nur Antiquar, Bücherverkäufer, der Inhalte verkauft und dann ist man Innenarchitekt oder Inneneinrichter und hilft mit, die passenden Farben zu finden. Da kann man dann also schon mal Dinge raussuchen, die sonst unverkäuflich sind. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Doch was soll's, die gebildeten, passionierten Sammler sterben langsam aus und Nachwuchs ist noch nicht in Sicht. Und dann begleitet er mich zu einem Freund, dessen Werkstatt gleich hinter dem Marktplatz liegt. Bei Guido Pracca riecht es nach Klebstoff und Leim. Signore Pracca ist ein ganz besonderer Typus in der Bücherwelt von Bredefort. Er ist nämlich eher ein Buchdoktor oder ein Buchkünstler, der mit dem Skalpell und mit dem Messer und mit der Schere und dem Pinsel umgeht und einen Pott Leim anrührt und sogar eine Säge dabei hat. Vor mir steht ein kleinerer Mann mit grauem Haar. Er ist etwas aufgeregt, vielleicht weil es so klingt, als würde er Englisch und Niederländisch gleichzeitig sprechen. Reparierung von Büchern, es ist ein fremder Beruf und jeder Buch ist anders. Und ich habe selbst gelernt, dass Kreativität etwas anderes Denken vor besondere Probleme. Vor 15 Jahren liest Signore Pracca zufällig in der Zeitung La Stampa von der niederländisch-deutschen Buchenstadt. Er überlegt nicht lange, bricht in Turin, seiner Heimatstadt, die Zelte ab und fährt mit Sack und Pack nach Norden. Das war die Fläche. Wie will emigrieren von der großen Stadt nach dem Plattenland? Jetzt mehr authentisch, minder Stress etc. Ich fühle gut hier in Bredefort. Jetzt wohnen hier Italiener, Deutsche und auch Holländer, die aus Amsterdam kommen oder aus Rotterdam oder Den Haag und die hier wohnhaft geworden sind durch Bücherstadt. Es ist Abend geworden. An dem halben Marmortisch vor dem Kaminofen sitzt Romke, ein enger Freund des Hauses. Er stammt aus Friesland, arbeitet aber schon seit Jahren hier als Lehrer. Doch alle nennen ihn nur den Oberkellner. Weil Romke im Sommer auf der kleinen Veranda, die sich hinter dem Durchgangszimmer versteckt, Besucher bedient. Ein kleines Zubrot für Heke, der selbstgemachten Kuchen und Snacks anbietet. Und wen es dann interessiert, dem erzählen die beiden von Bredeforts legendärer Vergangenheit. Es war das Einfallstor vom Westfalen, vom Münsterland in die Niederlande und von daher jahrhundertelang heiß umfochten und begehrt. Es waren ja auch immer Soldaten hier stationiert und deshalb ist die Mentalität hier von der Bevölkerung auch ziemlich offen. Bredefort, übersetzt Breite Furt. Ursprünglich war die ganze Region hier Morast, Moor, und da war ein trockener Durchgang durch den Sumpf und eine breite Furt, und das war der Anlass, dann hier eine befestigte Siedlung zu bauen. Das wurde dann eine Festungsstadt. Von der Festung ist nur noch ein Hügel übrig geblieben, auf dem sich heute die Flügel der ortseigenen Windmühle drehen. Und gekämpft wird hier längst nicht mehr um Land und Macht, sondern darum, den Zauber alter Bücher zu bewahren. Ich sehe also im Moment, dass im Antiquariatsbereich der Tiefpunkt überwunden ist. Es geht wieder aufwärts. Das Antiquariat hat mal ein Antiquarskollege aus Amsterdam bezeichnet als dritter Bildungsweg. Das ist also wie eine humanistische kleine Universität aus dem Mittelalter, wo man noch ganz viel Wissen vermittelt bekommt über die seltsamsten Bereiche wie Etymologie, über Käferkunde, Bienenzucht, über irgendwelche Atomphysikteilchen, Theorien und alles. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.